Abschnitt 47. Aus Oblomov von Ivan Alexandrovich Goncharov, übersetzt von Clara Brauner. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Vierter Teil, achtes Kapitel. Stolz kam ein paar Jahre lang nicht nach Petersburg. Er sah sich nur einmal für kurze Zeit nach Olgas Gut und nach Oblomovka um. Ilja Iljitsch bekam einen Brief, in dem Andrei ihm zuredete, selbst nach Oblomovka zu kommen und das geordnete Gut persönlich zu übernehmen. Er selbst fuhr mit Olga Sergejewna aus zwei Gründen an das südliche Krimufer, seiner Geschäfte in Odessa wegen und um die durch die Niederkunft zerrüttete Gesundheit seiner Frau zu kräftigen. Sie ließen sich in einer stillen Gegend am Meeresufer nieder. Ihr Haus war bescheiden und nicht groß. Seine innere Einrichtung hatte ebenso seinen Stil wie die äußere Architektur und wie alles daran den Stempel der Gedanken und des persönlichen Geschmacks der Eigentümer trug. Sie hatten eine Menge Sachen mitgebracht und man schickte ihnen aus ihrer Heimat und aus dem Auslande viele Kisten, Koffer und Fuhren nach. Ein Liebhaber des Komforts würde beim Anblick dieser verschiedenartigen Möbelstücke, der alten Bilder, der Statuen mit abgebrochenen Händen und Füßen, der manchmal schlechten, aber durch Erinnerungen wertvollen Stiche und Kleinigkeiten die Achseln gezuckt haben. Zwar die Augen eines Kenners hätten beim Blick auf das eine oder andere Bild, auf irgendein vom Alter vergilbtes Buch, auf altes Porzellan, Kamelen und Münzen gierig aufgeleuchtet, aber inmitten dieser Möbelstücke verschiedener Stilarten, der Bilder der für Fremde Wertlosen, für sie beide aber durch eine glückliche Stunde, durch eine unvergessliche Minute geheiligten Kleinigkeiten, inmitten dieses Ozeans von Büchern und Noten wehte warmes Leben. Etwas, das den Verstand und das ästhetische Gefühl anregte. Überall waren die Spuren eines unermüdlichen Geistes oder die Schönheit menschlicher Arbeit zu sehen, die mit der Schönheit der ringsherum leuchtenden Schönheit der Natur wetteiferte. Daselbst waren auch der hohe Schreibtisch, so wie ihn Andres Vater gehabt hatte, und die Gemslederhandschuhe untergebracht. In der Ecke neben dem Schrank und den Mineralien, den Muscheln, den Vogelbälgen, den Mustern verschiedener Waren und Lehmarten hing der Wachstuchmantel. In der Mitte prangte auf dem Ehrenplatz, mit Gold und Intarsien verziert, ein Erarflügel. Ein Netz von Wein, Efeu und Myrten bedeckte das Cottage von unten bis oben. Von der Galerie aus sah man das Meer und von der anderen Seite die Straße und die Stadt. Dort spähte Olga nach André aus, wenn er geschäftlich vom Hause fortfuhr. Sobald sie ihn erblickte, stieg sie herab, lief durch den prachtvollen Blumengarten und die lange Pappelallee und warf sich stets mit vor Freude glühenden Wangen, mit leuchtendem Blick und stets mit der gleichen Ungeduld des Glücks, trotzdem seit ihrer Verheiratung schon ein paar Jahre vergangen waren, an die Brust ihres Mannes. Stolz hatte über die Liebe und das Heiraten vielleicht originelle und übertriebene, aber selbstständige Ansichten. Er hatte auch dabei einen freien und, wie ihm schien, einfachen Weg gewählt. Aber welch eine schwierige Schule der Beobachtung, der Geduld und der Arbeit musste er durchmachen, bevor er diese einfachen Schritte zu machen lernte. Er hatte vom Vater die Gewohnheit geerbt, alles im Leben, selbst die Kleinigkeiten, ernst zu betrachten. Vielleicht hätte er von ihm auch die pedantische Strenge geerbt, welche die Deutschen in ihren Ansichten in jedem Schritt ihres Lebens und unter anderem auch in der Ehe äußern. Das Leben des alten Stolz lag wie eine Inschrift auf einer Steintafel allen offen und es war darin nichts zwischen den Zeilen zu lesen, aber die Mutter mit ihren Liedern und ihrem zarten Flüstern, das fürstliche Haus, ferner die Universität, die Bücher und die Welt, lenkten André von dem geraden, vom Vater vorgezeichneten Weg ab. Das russische Leben malte seine unsichtbaren Muster hinein und verwandelte die unscheinbare Tafel in ein großes, leuchtendes Bild. André fesselte seine Gefühle nicht durch pedantische Ketten und ließ den Träumen sogar volle Freiheit, indem er nur bestrebt war, nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren, wenn er auch beim Erwachen infolge seiner deutschen Natur oder aus irgendeinem anderen Grunde eine Folgerung nicht unterdrücken konnte und irgendeine Lebenswahrheit davon trug. Er war frisch an Körper, weil er frisch an Geist war. In seinen Knabenjahren war er übermütig, und wenn er nicht herumtollte, beschäftigte er sich unter der Aufsicht des Vaters mit etwas Ernstem. Er hatte keine Zeit, sich Träumen hinzugeben. Seine Fantasie und sein Gemüt blieben unangetastet. Die Mutter hütete wachsam dessen Reinheit und Jungfräulichkeit. Als Jüngling schonte er instinktiv die Frische seiner Kräfte und begann schon zu entdecken, dass diese Frische Lebensfreude und Frohsinn erzeugt und jene Männlichkeit bildet, welche die Seele abhärtet, damit sie nicht vor dem Leben erbleicht, wie dieses auch sein mag, es nicht als ein schweres Joch und ein Kreuz, sondern nur als eine Pflicht betrachtet und den Kampf damit würdig besteht. Viele Gedanken und Sorgen hatte er dem Herzen und dessen schwer zu ergründenden Gesetzen geweiht. Indem er bewusst oder unbewusst die Wirkung der Schönheit auf die Fantasie, den Übergang des Eindruckes in ein Gefühl, dessen Symptome, dessen Spiel und Ausgang betrachtete, um sich blickte und mit dem Leben vertraut wurde, arbeitete er sich die Überzeugung aus, die Liebe bewege mit der Macht des archimedischen Hebels die Welt und darin sei ebenso viel allgemeine, unzweifelhafte Wahrheit und so viel Gutes enthalten, als aus ihrem Nichtbegreifen und Missbrauch Lüge und Hässliches entstehe. Wo war das Gute und wo das Böse? Wo lag die Grenze zwischen beidem? Bei der Frage, wo ist die Lüge, zogen bunte Masken der Gegenwart und Vergangenheit durch seine Fantasie. Er blickte lächelnd, bald errötend und bald die Stirne runzelnd auf den endlosen Zug der Helden und Heldinnen der Liebe, auf die Don Quixotes in Stahlhandschuhen, auf die Damen ihres Herzens und auf ihre 50-jährige Treue in der Trennung, auf die Schäfer mit roten Wangen und treuherzig glotzenden Augen und auf ihre Chloen mit den Lämmern. Vor ihm erschienen gepuderte Marquisen in Spitzen mit geistreich leuchtenden Augen und einem lasterhaften Lächeln. Ferner die Wärter, die sich erschossen, aufhängten und erdrosselten, die verblühten alten Jungfern mit den ewigen Liebestränken und dem Kloster und die bärtigen Gesichter der modernen Helden mit dem wilden Feuer in den Augen, diese naiven und bewussten Don Juans und die Erhabenen, die vor dem Verdachte zu lieben zittern und heimlich ihre Wirtschafterinnen anbeten. Alle, alle. Bei der Frage, wo die Wahrheit war, suchte er fern und nah in der Fantasie und mit den Augen nach Beispielen von einfachen, ehrlichen, aber tiefen und unwandelbaren Beziehungen zum Weibe. Fand aber keine. Wenn er sie zu finden glaubte, war es nur Schein. Darauf folgte die Enttäuschung. Er sah traurig nach und verzweifelte sogar. Dieses Glück wird uns wohl nicht in seiner ganzen Fülle zuteil, dachte er. Oder die Herzen, welche vom Lichte der Liebe erhellt werden, sind scheu. Sie ängstigen sich und verstecken sich, ohne die Augen widerlegen zu wollen. Vielleicht bemitleiden sie sie und verzeihen ihnen im Namen ihres Glückes, dass sie die Blüten in den Kot treten, weil sie keinen Boden haben, in dem diese tiefe Wurzeln fassen und sich zu einem Baume entwickeln könnten, der ihr ganzes Leben beschatten würde. Wenn er die Ehen, die Männer und ihr Verhalten den Frauen gegenüber betrachtete, sah er stets eine Sphinx mit ihrem Rätsel vor sich. Alles erschien unverstanden und unausgesprochen, und dabei sannen diese Männer über keine verwickelten Fragen nach und schritten mit einem so gleichmäßigen, selbstbewussten Gang über den Weg der Ehe, als hätten sie nichts zu suchen und nichts zu beschließen. »Sind sie denn im Unrecht? Vielleicht ist tatsächlich nichts anderes mehr notwendig«, dachte er, sich selbst nicht trauend, wenn er sah, wie schnell manche die Liebe durchlebten, als sei sie das ABC der Ehe oder eine Form der Höflichkeit, als hätten sie beim Eintritt in die Gesellschaft ihre Verbeugung gemacht und wären schnell weitergeschritten. Sie schütteln den Frühling des Lebens ungeduldig von ihren Schultern. Viele sehen dann das ganze Leben lang ihre Frauen schief an, als ärgerten sie sich darüber, dass sie einst so dumm waren, sie zu lieben. Manche verlässt die Liebe lange nicht, bis zum Alter. Sie wird aber auch immer vom Lächeln eines Satyrs begleitet. Die meisten schließen die Ehe ebenso, wie man ein Gut kauft und seine Vorzüge genießt. Die Frau bringt Ordnung ins Haus, sie ist Wirtschafterin, Mutter, Erzieherin der Kinder und die Liebe wird von demselben Standpunkt aus betrachtet, von dem ein praktischer Besitzer die Lage des Gutes anschaut. Das heißt, indem er sich sofort daran gewöhnt und sie dann nie mehr beachtet. Was ist das? Angeborenes Unvermögen als Folge der natürlichen Gesetze? Fragt er sich. Oder ein Fehlen der Vorschule und der Erziehung? Wo ist denn jene Sympathie, die niemals ihren natürlichen Reiz einbüßt und kein Narrengewand anzieht, die sich verändert, aber nicht erlischt? Wie ist die natürliche Gestalt? Und wie sind die Farben dieses überall verstreuten und alles füllenden Glückes, dieses Saftes des Lebens? Er blickte prophetisch in die Ferne, und dort erschien ihm im Nebel die Gestalt des Gefühles und zugleich des Weibes, das seine Farbe trug und in seinem Lichte erstrahlte, eine so einfache, aber lichte und reine Vision. »Träume, Träume«, sagte er erwachend und lächelte über die müßige Arbeit der Gedanken. Aber dieser Traum lebte gegen seinen Willen in seiner Erinnerung fort. Zuerst sah er in diesem Traum die Zukunft der Frau überhaupt. Als er aber in der gereiften und entwickelten Olga nicht nur die Pracht erblühter Schönheit, sondern auch eine zum Leben bereite, nach Wahrheit und Kampf dürstende Kraft sah, alle Attribute seiner Vision, erstand in ihm der alte, fast vergessene Traum von der Liebe. Olga erschien ihm in dieser Gestalt, und er glaubte in weiter Ferne zu sehen, dass in ihrer Sympathie die Wahrheit ohne Narrenkappe und ohne Zwang erschien. Ohne mit der Frage von der Liebe und Ehe zu spielen, ohne irgendwelche andere Frage bezüglich des Geldes, der gesellschaftlichen Verbindungen und der Ämter damit in Zusammenhang zu bringen, dachte Stolz doch darüber nach, wie seine bis dahin unermüdliche Tätigkeit sich mit dem Familienleben verbinden würde und wie er sich aus einem Touristen und Kaufmann in einen sesshaften Familienvater verwandeln würde. Wenn diese äußere Unruhe vergehen würde, was würde dann sein Leben zu Hause ausfüllen? Die Erziehung und Bildung der Kinder? Das Überwachen ihres Lebens war natürlich keine leichte und einfache Aufgabe, aber das lag ja noch in weiter Ferne. Was würde er aber bis dahin tun? Diese Fragen hatten ihn lange und oft beunruhigt, und ihm war das Leben eines Hagestolzes nicht lästig. Es fiel ihm nicht ein, so wie sein Herz, die Nähe der Liebe witternd, zu klopfen begann, sich von den Ketten der Ehe fesseln zu lassen. Darum hatte er früher sogar Olga vernachlässigt und hatte sie nur als ein liebes Kind, das zu großen Hoffnungen berechtigte, bewundert. Er warf ihr scherzend im Vorübergehen einen kühnen, neuen Gedanken oder eine treffende Beobachtung des Lebens in ihr gieriges, empfängliches Hirn und weckte in ihrer Seele, ohne daran zu denken, ein lebhaftes Verständnis für die Erscheinungen und eine richtige Ansicht über dieselben, um dann Olga und seinen nachlässigen Unterricht zu vergessen. Und als er manchmal sah, dass in ihr nicht ganz gewöhnliche Gedanken und Meinungen auftauchten, dass in ihr keine Lüge war, dass sie keine allgemeine Anbetung suchte, dass ihr die Gefühle einfach und frei kamen und sie ebenso verließen, dass nichts Fremdes, sondern Eigenes in ihr lebte und dieses Eigene so kühn, frisch und verlässlich wurde, war er verblüfft, wo sie das hernahm und erkannte seine eigenen leeren und flüchtigen Bemerkungen nicht wieder. Wenn er seine Aufmerksamkeit damals auf sie gerichtet hätte, hätte er begriffen, dass sie fast allein ihren Weg ging, durch die flüchtige Aufsicht der Tante vor Übertreibungen geschützt und über ihr aber nicht die Vormundschaft und Autorität von 7 Kinderfrauen, von Großmüttern und Tanten mit den Traditionen des Geschlechtes, der Familie, der Gesellschaftsanlässen, der veralteten Sitten, Gebräuche und Sentenzen lastete, dass man sie nicht gewaltsam über einen schablonenhaften Weg führte, dass sie einen neuen Pfad verfolgte, den sie sich durch den eigenen Verstand, Blick und durch das eigene Gefühl gefunden hatte. Die Natur hatte ihr nichts versagt. Die Tante herrschte nicht despotisch über ihren Willen und Verstand, und Olga begriff und erriet vieles selbst, beobachtete aufmerksam das Leben und lauschte, unter anderem auch den Reden und Ratschlägen ihres Freundes. Er zog das alles nicht in Betracht und erwartete von ihr nur in Zukunft vieles, aber in weiter Ferne, ohne in ihr jemals seine Gefährtin zu ahnen. Sie ließ sich aus eitler Schüchternheit lange nicht erraten, und er sah erst nach dem qualvollen Kampfe im Auslande voll Erstaunen, zu welch einem einfachen, kraftvollen und natürlichen Wesen dieses vielversprechende und von ihm vergessene Kind sich entwickelt hatte. Dort eröffnete sich vor ihm nach und nach die Tiefe ihrer Seele, die er stets füllen musste und nie befriedigen konnte. Zuerst hatte er mit der Lebhaftigkeit ihrer Natur viel zu kämpfen, musste das Fieber ihrer Jugend unterbrechen, ihren Bestrebungen einen bestimmten Umfang verleihen und ihrem Leben einen ruhigen Verlauf sichern, doch das gelang ihm nur zeitweise. So wie er vertrauend die Augen schloss, begann wieder der Sturm, das Leben strömte wie eine Quelle dahin und es ertönten neue Fragen des unruhigen Verstandes und des aufgeregten Herzens. Er musste die gereizte Fantasie beruhigen und den Ehrgeiz beschwichtigen oder aufstacheln. Sowie sie über eine Erscheinung zu grübeln begann, beeilte er sich, ihr den Schlüssel dazu einzuhändigen. Der Glaube an Zufälle, der Nebel und die Halluzinationen verschwanden aus ihrem Leben. Vor ihr breitete sich eine helle und freie Ferne aus, und sie sah darin wie im klaren Wasser jeden Stein, jede Vertiefung und dann den reinen Grund. »Ich bin glücklich«, flüsterte sie, ihr vergangenes Leben mit einem Blick umfassend, dachte, indem sie die Zukunft befragte, an ihren Mädchentraum vom Glück, den sie einst in jener stillen, blauen Nacht in der Schweiz geträumt hatte, und sah, dass dieser Traum wie ein Schatten durch ihr Leben schwebte. »Wofür ist mir das alles zuteil geworden? Mir«, dachte sie demütig. Sie sann und fürchtete sogar manchmal, dieses Glück könnte versagen. Die Jahre eilten dahin, und sie wurden nicht müde zu leben. Über sie war eine Stille gekommen, das Drängen hatte sie beschwichtigt. Die Krümmungen des Lebens erschienen verständlich und wurden geduldig und froh ertragen. Das Leben pulsierte in ihnen aber unermüdlich weiter. Olga war schon bis zu einem strengen Verständnis des Lebens, wenn auch nur des glücklichen Lebens, gelangt. Andres, sein und das ihrige hatten sich zu einem einzigen Strom vereinigt. Es blieb für die wilden Leidenschaften kein Spielraum übrig, alles in ihnen war Harmonie und Stille. Es schien, man sollte in dieser wohlverdienten Ruhe einschlafen und selig sein, wie die Bewohner anderer stillen Winkel es tun, indem sie dreimal täglich zusammenkommen, bei der gewohnten Unterhaltung gähnen, in stumpfes Hindemann versinken und sich von früh bis spät damit quälen, dass alles schon durchdacht, besprochen und getan ist, dass man nichts mehr zu tun und zu besprechen hat und dass das Leben auf der Welt nun einmal so ist. Äußerlich geschah bei ihnen alles so wie bei den anderen. Sie standen zwar nicht beim Morgengrauen, aber doch früh auf. Sie liebten es, lange beim Tee zu sitzen. Manchmal schwiegen sie sogar träge, gingen dann jeder in sein Zimmer oder arbeiteten zusammen, aßen zu Mittag, fuhren ins Feld, beschäftigten sich mit Musik. Wie alle, wie auch Oblomow es geträumt hatte. Nur fehlte ihnen die Schläfrigkeit und die Trägheit. Sie verbrachten ihre Tage ohne Langeweile und Apathie. Ihre Blicke und Worte waren nicht leblos. Ihre Gespräche nahmen kein Ende und waren oft leidenschaftlich. Ihre hellen Stimmen tönten durch die Zimmer, drangen in den Garten oder sie teilten sich leise die durch die Sprache nicht wiederzugebende erste Regung, das Wachstum des keimenden Gedankens, das kaum hörbare Flüstern der Seele mit, als zeichneten sie einander die Linien ihres Traumes vor. Und ihr Schweigen war manchmal immenses Glück, von dem Oblomow zu träumen pflegte, oder geistige Verarbeitung des endlosen einander zugewiesenen Materiales. Oft versenkten sie sich in flammendes Bewundern der ewig neuen strahlenden Schönheit der Natur. Ihre empfänglichen Seelen konnten sich an diese Schönheit nicht gewöhnen. Die Erde, der Himmel und das Meer, alles weckte ihr Gefühl, und sie saßen schweigend nebeneinander, blickten mit denselben Augen und mit derselben Seele diesen schöpferischen Glanz an und verstanden einander ohne Worte. Sie nahmen den Morgen nicht gleichgültig hin und vermochten es nicht, sich stumpf in das Dunkel der warmen, sternenklaren südlichen Nacht zu versenken. Sie wurden durch das ewige Arbeiten des Gedankens, die stets wahre Seele und das Bedürfnis, zusammenzudenken, zu fühlen und zu sprechen, geweckt. Was war aber der Gegenstand dieser eifrigen Debatten, der stillen Gespräche, des Lesens und der weiten Spaziergänge? Alles. Stolz hatte schon im Ausland die Gewohnheit verloren, allein zu lesen und zu arbeiten. Hier, wo er mit Olga unter vier Augen war, dachte er auch mit ihr zusammen. Er brachte es mit Mühe zustande, der rastlosen Eile ihres Denkens und Wollens zu folgen. Die Frage, wie er sich im Familienleben betätigen würde, tauchte nicht mehr auf und hatte sich selbst gelöst. Er musste sie sogar in seine geschäftliche Tätigkeit einweihen, denn sie erstickte in einem Leben ohne Bewegung, als mangelte es ihr an Luft. Kein Bau, keine Angelegenheit, die Oblomow oder sein Gut betraf. Nichts geschah ohne ihr Wissen und ihre Teilnahme. Kein einziger Brief wurde fortgeschickt, ohne dass sie ihn las. Kein einziger Gedanke und noch weniger dessen Realisierung glitt an ihr vorüber. Sie wusste alles und alles interessierte sie, weil es ihn interessierte. Zuerst tat er es, weil es unmöglich war, vor ihr etwas zu verheimlichen. Wenn ein Brief geschrieben wurde, Wenn mit irgendeinem Verwalter oder Unternehmer gesprochen wurde, geschah es vor ihr, vor ihren Augen. Dann setzte er es aus Gewohnheit fort. Und zuletzt verwandelte es sich auch für ihn in eine Notwendigkeit. Ihre Bemerkungen, ihr Ratschlag, ihr Lob oder ihr Tadel wurden für ihn zum unumgänglichen Prüfstein. Er sah, dass sie ebenso gut wie er begriff und nicht schlechter als er überlegte und kombinierte. Sachar war wie viele andere über die Fähigkeit seiner Frau ärgerlich und Stolz war darüber glücklich. Und dann Lesen und Lernen, das ewige Nähren des Denkens und dessen endlose Entwicklung. Olga war auf jedes Buch und jeden Journalartikel, den man ihr nicht gezeigt hatte, eifersüchtig. Sie war ernsthaft böse und gekränkt, wenn er es nicht für gut hielt, ihr etwas seiner Meinung nach zu Schwieriges, Langweiliges, ihr Unverständliches zu zeigen, nannte das Pedanterie, Abgeschmacktheit, Verzopftheit und nannte ihn eine alte deutsche Perücke. Zwischen ihnen spielten sich aus diesem Anlasse lebhafte, gereizte Szenen ab. Sie zürnte und er lachte. Sie zürnte noch mehr und ließ sich nur dann beschwichtigen, wenn er zu scherzen aufhörte und mit ihr seine Gedanken, seine Kenntnisse oder seine Lektüre teilte. Zum Schluss ergab es sich, dass alles, was er wissen und lesen wollte und musste, auch für sie zum Bedürfnis geworden war. Er drängte ihr keine Technik der Gelehrsamkeit auf, um dann mit der dümmsten Prahlerei auf seine gelehrte Frau stolz zu sein. Wenn ihr im Gespräch ein einziges Wort oder sogar eine Andeutung auf solche Ansprüche entschlüpft wäre, wäre er noch mehr errötet, als wenn sie mit einem stumpfen Blick der Unwissenheit eines im Gebiete der Wissenschaft gewöhnliche, für die bestrebende Frauenbildung aber noch unzulängliche Frage beantwortet hätte. Er wollte nur nicht, und sie umso mehr, dass es sich nicht so sehr für ihr Wissen als für ihr Verständnis etwas Unerreichbares geben sollte. Er zeichnete ihr keine Tafeln und Zahlen vor, sprach aber über alles und las vieles, ohne pedantisch irgendeiner sozialen Theorie oder volkswirtschaftlichen oder philosophischen Frage auszuweichen. Er sprach mit Eifer und Leidenschaft. Er schien vor ihr ein endloses, lebendiges Bild des Wissens zu entrollen. Später entfielen die Einzelheiten ihrem Gedächtnisse, doch das Bild entschwand niemals ihrem empfänglichen Geist, die Farben verblassten nicht, und das Feuer, mit dem er den für sie erschaffenen Kosmos erhellte, erlosch nicht. Er zitterte vor Stolz und Glück, wenn er bemerkte, wie ein Funken dieses Feuers dann in ihren Augen leuchtete, wie ein Widerhall des ihr mitgeteilten Gedankens in ihren Worten erklang, wie dieser Gedanke in ihr Bewusstsein und Verständnis übergegangen war, sich in ihrem Geist verarbeitet hatte und sich nicht trocken und streng, sondern mit dem Glanze der weiblichen Grazie versehen in ihren Worten äußerte, besonders aber, wenn irgendein furchtbarer Tropfen alles dessen, was gesprochen, gelesen und dargestellt wurde, sich gleich einer Perle auf den klaren Grund ihres Lebens senkte. Er webte ihr als Denker und Künstler ein vernünftiges Dasein, und noch nie im Leben, weder zur Zeit der Studien noch in den mühseligen Tagen, als er mit dem Leben kämpfte, sich aus dessen Krümmungen herausarbeitete und seine Kraft in diesen Versuchen prüfte und abhärtete, war er so ganz in Anspruch genommen als jetzt, da er diese rastlose, vulkanische Arbeit des Geistes seiner Gefährtin zu lenken hatte. »Wie glücklich ich bin«, sagte Stolz im Stillen und träumte auf seine Weise, indem er in die Zukunft blickte, die den Flitterwochen ihrer Ehe folgen würde. In der Ferne lächelte ihm Olga in einer neuen Gestalt zu, nicht als Egoistin, als leidenschaftlich liebende Gattin, als Mutter und Kinderfrau, die mit der Zeit in einem farblosen, nutzlosen Dasein verblüht, sondern als etwas anderes, höheres, fast noch nicht Dagewesenes. Er träumte von einer schaffenden Mutter, die am geistigen und öffentlichen Leben einer ganzen glücklichen Generation teilnahm. Er dachte ängstlich darüber nach, ob ihre Kraft und ihr Willen ausreichen würden und half ihr, eilig mit dem Leben fertig zu werden und sich für diesen Kampf den nötigen Mut auszuarbeiten, gerade jetzt, solange sie beide noch jung und stark waren, solange das Leben sie schonte oder seine Schläge nicht schwer erschienen, solange der Schmerz noch von der Liebe weggeschwemmt wurde. Ihre Tage verdüsterten sich nicht für lange. Das Misslingen der Geschäfte, der Verlust einer bedeutenden Geldsumme, das alles berührte sie kaum. Es verursachte ihnen viel Arbeit und Reisen und wurde dann bald vergessen. Ende von Abschnitt 47, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau im Mai 2025.